Da sind freilich die wenigen mannhaften und wahrhaft Deutschgesinnten ein lästiges Hindernis, das indes durch die begeisterte Beihilfe aller Ententemächte mehr als wettgemacht wird, die, wenn sie ihn konstruieren sollten, keinen geeigneteren Mann ersinnen könnten. Ob sich das aber wird deichseln lassen, ehe die Wahlen kommen, die, wie immer sie auch ausfallen mögen, ganz anders noch als im Deutschen Reiche einen gewaltigen Machtverlust der jüdisch beeinflussten Fraktionen ergeben werden? Das ist mehr als fraglich. Und so greift unser Weiser, denn mit fanatisch flackerndem Blick und entschlossener Hand, nach dem zweiten Eisen. Jeder Eingeweihte weiß heute mehr als gewiss, dass die bolschewistischen Armeen nichts anderes sind als Zions Söldnerheere. Wer dies bezweifeln würde, wäre durch die Lügenberichte über polnische Erfolge in unseren führenden Zeitungen hinlänglich darüber belehrt worden, dass Zion um keinen Preis wünschte, der deutsche Michel solle zu frühzeitig von diesem ihn furchtbar näher rückenden Gefahr Witterung bekommen. Nun aber ist es nicht mehr möglich, gleichzeitig aber auch nicht mehr nötig zu verheimlichen, dass Polen den anrückenden bolschewistischen Heeren keinen Widerstand zu leisten vermag. Dass ihn Deutschland nicht leistet, dafür sorgt Zions Allgegenwart überlegenen Triumphes von Frankreich aus, wo man einen Widerstand Deutschlands unter dem Vorwande der Gefahr der wiedererstarkenden deutschen Kraft mit unerbittlicher Gewalt zu verhindern wissen wird. Und so heißt es denn nunmehr, die zionistischen Armeen gebührend dort zu empfangen, wo sie in den nächsten Monaten zu wirken bestimmt sind. Unsere Volksabwehr muss als völlig adäquate und kongeniale Truppe würdig auf den Empfang der russischen Brüder vorbereitet werden. Die Bettelhaftigkeit unseres Staates hindert Zion natürlich nicht, dies dadurch zu bewerkstelligen, dass unser Heer in schöner nagelneuer Adjustierung prangt, die bis auf die geheimen Abzeichen und Distinktionen jener der bolschewistischen Banden völlig gleicht, so zwar, dass Zion bald über ein gemeinsames, gleich organisiertes und uniformiertes Heer verfügen wird. Wahrlich, die unendliche Verachtung der Weisen von Zion für das deutsche Vieh, mit dem man trotz seines antisemitischen Blökens und Brüllens ja doch völlig nach Gutdünken verfahren kann, ist sie angesichts dieser himmelschreienden Tatsachen und der fies Geduld, mit der die ganze Bevölkerung sich all das ungeheuerliche wehr- und abwehrlos gefallen lässt, nicht mehr als begreiflich? Und verdient nicht wirklich ein Volk, dessen ganze Tatkraft im Fluchen und Schimpfen besteht, das nichts anderes vermag und leistet, als den Gegner zu neuer, hasserfüllter, geschäftiger Emsigkeit anzuspornen, Verachtung und Untergang? Aber das uns von Zion verherbestimmte Schicksal nimmt unaufhaltsam seinen Lauf. Das fluchwürdig Unpersönliche, das mit die größte Macht der internationalen Weltwirtschaft und seiner Beherrscher bildet, bewirkt, dass der ahnungslos vergewaltigte Spießbürger konstatiert, es steigt nun wieder die österreichische Valuta. Dies unselige Es aber, hinter dem sich die grinsend verschmitzten Visagen unserer Weisen so herrlich zu verbergen wissen, wird mit unfehlbarer Sicherheit bewirken, dass, sobald es nötig sein wird, alle produktive Arbeit in Österreich stockt, da bei steigender Valuta Warenauslieferung ins Ausland unmöglich wird und zu den herannahenden und zu den vorhandenen bolschewistischen Heeren wird als drittes und furchtbarstes das Heer der verdienstlosen Arbeiterschaft hinzutreten, ein in der Hand seiner Führer furchtbarstes und gefährlichstes Werkzeug, das völlige Zerstörung und Vernichtung all dessen vollenden helfen wird, was noch wagen sollte, sich Zions Triumph in ohnmächtiger Verzweiflung entgegenzustemmen. Dass derjenige, der die ungeheuerliche Vermessenheit hat, durch eine deutliche Vorausverkündung, wie es hiermit geschehen ist, Zions geheimste Pläne zu entlarven und also etwa doch noch in letzter Stunde zu durchkreuzen, begreiflicherweise als einer der ersten, von der durch ihn allzu lange verunzierten Bildfläche zu verschwinden haben wird, ist mehr als selbstverständlich. Und sei es nur deshalb zu guter Letzt noch erwähnt, damit das deutsche Volk, gelingt es oder gelingt es nicht, seinen Untergang aufzuhalten, dessen eingedenk sei, der in genauen Vorausahnen des Bevorstehenden sich nicht gescheut hat, das unglückselige deutsche Volk in allerletzter Stunde zu warnen und, wenn möglich vor dem Abgrunde doch noch zurückzureisen. Deutsches Volksblatt, Wien, 24. Juli 1920. Die Wiederkunft desgleichen. Als Moses gestorben war und Josua daran ging, Kanaan für das auserwählte Volk zu erobern, da war es immer wieder Schlauheit und Hinterlist, die zum Siege führten. Für die Heilige Schrift freilich wurde die Sache immer so dargestellt, dass die hohen Priester mit ihrer Bundeslade die großen Wunder vollführt hätten, indes das eine Mal Kundschafter sich in eine feindliche Stadt schlichen, bei einer an der Stadtmauer wohnenden und gefemten Dirne die Nacht verbrachten, dieselbe bestachen und so die Niederlage durch Verrat vorbereiteten, oder aber indem irgendeine schwere Seuche durch Jahwes Hilfe plötzlich ausbrach, welche die Bevölkerung furchtbar heimsuchte und die Vernichtung auf das Schönste vorbereitete. Dann aber wurden die besiegten Städte gebannt, unter welchem diskreten Ausdrucke man das Niedermetzeln von Mann, Weib und Kind, bis keine Einwohner mehr am Leben war, zu verstehen hat. Kampfweise und Ziel sind heutigen Tages vollständig die gleichen geblieben. Wenngleich die Methoden sich gewandelt haben und wenngleich das Volk Israel nicht mehr nötig hat, selber zu kämpfen und wenngleich die Vernichtung nur jenem Teile der Bevölkerung zugedacht ist, der nicht als Unterschichte zu lebenslänglicher Fronarbeit für das siegreiche Weltkönigreich Zion bestimmt ist.